Segel setzen. Kurs Südwest. Südwestlich an. Wie die kleinen Kinder. Männer. Mehrere Stunden später, es wurde allmählich hell, segelten drei unförmige Gebilde mitten im Marmorameer. Wir treiben immer mehr, Professor. Die Strömung ist sehr stark. Wenn das so weitergeht, landen wir noch im Ägäischen Meer. Das glaube ich kaum, mein lieber Hedge. Wir werden vorher aufgefischt. Na, hoffentlich nicht von Selim Pascha. Nein, von dem Schiff. Rechts. Rechts? Sie meinen Steuerbord. Tatsächlich ein Schiff. Es kommt näher. Es stoppt. Es hat uns gesehen. Hallo! Ahoi, Schiffe Olm! Was für ein Schiff ist das? Dieses aus London. T&O-Linie. Unterwegs von Konstantinopel nach Port Said. Port Said? Das trifft sich gut. Und wer sind Sie? Professor van Dusen, nebst Begleitung. Nehmen Sie uns an Bord. Wir setzen ein Boot auf. Professor, Mr. Hedge, wir haben es geschafft. Gerettet. Haben Sie je daran gezweifelt? Sie wissen doch, Professor Dr. Augustus van Dusen findet immer einen Ausweg. Was ist denn das? Was ist das für ein Geräusch? Mein Anzug lässt Luft, Herr Hedge! Hedge! Halten Sie mich! Ich halte Sie, Hilfe! Professor. Hilfe! Jeden dritten Donnerstag im Monat gibt's neue Abenteuer mit der Denkmaschine. Abenteuer, die sich Michael Koser ausgedacht hat. Heute war das die Episode »Im Harem sitzen heulend die Eunuchen«. Friedrich W. Bauschulte war Professor van Dusen, Klaus Herm sein getreuer Begleiter, Hutchison Hedge. Helmut Wild hörten sie in der Rolle des Selim Pascha, des Aufsehers in der Schatzkammer des Sultans. Rudi Schmidt als seinen Obereunuchen Mahmud. Der andere Eunuch Ali wurde von Gerd Warmeling gespielt. Miss Constance Kelly von Karin Krüger. Außerdem dabei waren noch Simon Peschke, Georg Fett und Frank Arnold. Regie führte in dieser Produktion von Rias Berlin Rainer Klute. Heute in 4 Wochen begleiten wir die Denkmaschine nach Ägypten und erfahren, was es mit dem Fluch des Pharao auf sich hat. Am 19. Mai um 20 Uhr hier im Programm Bayern 1. Gleiche Welle, gleiche Zeit, aber schon heute in 8 Tagen werfen wir Licht auf einen dunklen Punkt. Der dunkle Punkt ist ein Kriminalhörspiel, das in Frankreich handelt und in dem es um Erpressung, Mord und ehrbare Bürger geht. Heute in einer Woche um 20 Uhr hier im Programm Bayern 1.